Also Vater, bitte segne diese Worte, darum bitten wir. Thank you for your word. Und danke für dein Wort. It is surely a light unto our feet and a lamp unto our path. Dein Wort ist ein Licht für unseren Weg und eine Leuchte auf unserem Pfad. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're going to review Proverbs chapter 3. Wir werden Sprüche 3 nochmals wiederholen. From last week. Von letzter Woche. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. The whole principle of honoring the Lord from our income. Also das ganze Prinzip des Ehrens des Herrn von unserem Einkommen. We talked about how Abraham and Jacob, how it writes that they tithed to the Lord. They gave 10% to the Lord. Also wir haben davon gesprochen, wie es in der Schrift heißt, dass Abraham und Jakob den Zehnten gaben von dem, was sie als Einkommen hatten. We read about how God blessed Isaac 100-fold. Und wir haben davon gesprochen, wie Gott den Isaac gesegnet hat, 100-fach. In Genesis 26:12. Im ersten Buch Mose 26:12. For every seed he put in, there were 100 stalks of grain. Für jedes Samenkorn, das er ausgestreut hatte, kam es 100-fach zurück. And this is the principle of God's economy. Und das ist das Prinzip der göttlichen Ökonomie. It's supernatural. Das ist übernatürlich. And here we see the next verse. Well, let's go back to verse 9. Honor the Lord from your wealth and from the first of your produce. Also ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Not from the middle or not from the end. Nicht von der Mitte oder vom Ende. But from the first. Sondern vom Ersten. And as we study this, you realize that God is serious about this. Und wenn man das studiert, sieht man, dass Gott das wirklich ernst meint. And then you realize how much of us is just religious. Und dann erkennst du, wie viel von uns eigentlich nur religiös ist. And how the God of the universe is there and he is serious about his honor. Und dass der Gott des Universums aber hier ist und dass er wirklich das ernst meint in Bezug auf Because dieses he is very active in our lives. Weil er sehr aktiv ist in unserem Everything Leben. Has come from him. Alles kam und kommt von ihm. And let's go to verse 10. Gehen wir zum Vers 10. And here's the beautiful side or the other side of this. Da finden wir nun die andere Seite, die schöne Seite des. Side that we profit from. Oder die Seite, von der wir dann profitieren. It says, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Da heißt es, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. And we talked about how that's a very popular verse in Austria. Und wir haben auch davon gesprochen, wie das auf Österreich gut passt. Overflow with new wine in Austria. Wenn das Überfließen der Kelter. Your barns will be filled with plenty. Also deine Scheunen werden voll werden. God will make sure of it. Gott wird das wirklich wird dafür stehen. This is the supernatural part of this whole economy of God. Und das ist dieser übernatürliche Teil dieser göttlichen Ökonomie. Just in terms of review. Nun kurz zur Wiederholung. Talked about five things about tithing. Wir haben fünf Dinge angesprochen in Bezug auf Geben des Zehnten. And maybe for those who were not here last week. Und vielleicht für diejenigen, die nicht da waren letzte Woche. Just a real quick summary. Ganz kurz eine Zusammenfassung. The principle of tithing is this. Das Prinzip des Gebens des Zehnten besteht God in Folgendem. God wants us to give the first 10% of our income to him. Gott möchte, dass wir die ersten 10% unseres Einkommens ihm geben. With the promise mit der Verheißung, that he will take the 90%, dass er die 90% nimmt and make it go so much further than the 100% would ever have gone. Und diese dann zu so viel mehr macht als nur 100%. Also eben 100% the principle is this, do I want to live on my 100%. Also das Prinzip besteht im Folgenden. Möchte ich von meinen 100% leben and have God stand by and watch. Und möchte eben sehen, dass God stands by and watches. Dass, wie Gott neben mir steht und das beobachtet. Or do I want to give God 10% and have God pour his blessing upon the 90? Oder möchte ich Gott 10% geben und möchte dann den Segen Gottes erleben auf die übrigen 90%? Now there's five things that I've come up with about this. Und ich habe fünf Dinge genannt in diesem Zusammenhang. Number one, tithing is an expression of thankfulness to God. Punkt 1, das Geben des Zehntens ist ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. As we just read in Proverbs 3. So wie wir das in den Sprüchen 3 gelesen haben. Honor the Lord. Ehret den Number Herrn. Number 2, it's a spiritual discipline. Punkt 2, es ist eine geistliche Disziplin. As you read Proverbs 3, verse 11, wenn man in den Sprüchen 3, Vers 11 liest, it says, do not despise the discipline of the Lord. Da heißt es, verachtet nicht die Disziplin Gottes oder die God Disziplinierung Gottes. God is disciplining us in a selfish world to not be focused on ourselves. Gott züchtigt uns in solch einer selbstsüchtigen Welt, damit wir nicht nur auf uns blicken. It's a discipline. Das ist eine Züchtigung. Number 3, it's a joyous privilege. Punkt 3, es ist auch ein freudiges Vorrecht. In 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. In 2. Korinther 9:7 heißt es, dass Gott einen freudigen Geber liebt. And when you do this paradigm shift in your mind, und wenn man diesen Paradigmenwechsel vollzieht in seinem Verstand, you stop thinking how much I'm losing, und wenn man aufhört damit zu denken, wie viel verliere ich da, but how much I'm blessing, sondern denkt, wie viel werde ich da gesegnet, you begin to ask, is this all we have from tithe? Dann beginnst du dich zu fragen, ist das nun alles, was wir haben, that's um zu geben? Das ist der Zehnte. Maybe we should raise it to 11%. This is not enough. Sollten wir da 11% geben, nicht plus 10. There are business people, especially in Korea. Da gibt es Geschäftsleute, ganz besonders in Korea, who have raised their tithe to 40%, 60%. Die bis zu 40% oder 60% ihres Einkommens geben. After Rick Warren wrote his popular book, nachdem der Rick Warren sein bekanntes Buch geschrieben hat, The Purpose-Driven Life, ein Leben mit Vision, he tithed 90% of all the income. Hat er 90% von dem gegeben, was er eingenommen hat. 10% is just the beginning. 10% sind bloß der Anfang. It's not the end. Das ist nicht das Ende. Now, number four, it's a constant reminder. Nun Punkt 4, es erinnert uns ständig, that God is the source of everything. Dass Gott die Quelle aller Dinge ist. That God is the source of my life. Gott ist die Quelle meines Lebens. And sometimes we get so focused on how we do our work. Und manches Mal konzentrieren wir uns so sehr auf das, wie wir unsere Arbeit tun. We work and we think, I've made money this week. Und wie schwer wir auch unsere Arbeit tun und dass wir und dann sagen wir, ich habe diese Woche wirklich Geld verdient. Money. Ich habe wirklich Geld verdient. Yeah, it's, you know, I made the money. Ich meine, ich habe Geld verdient. I don't really see how God is involved in this. I made the money. Und ich sehe gar nicht, wie Gott darin verwickelt ist, sondern ich sage, ich habe Geld verdient. The air that you breathed. Die Luft, die du eingeatmet hast, did you pay for it? Hast du etwas dafür bezahlt? Could you imagine if God started to charge us rent on the sun? Ich meine, stellt euch einmal vor, wenn Gott beginne, eine Gebühr zu verlangen für die Sonne, an die gegenscheint. Bill for the sun. Wenn wir eine Stromrechnung bekämen für die Sonne, for the sun. Eine Heizungsrechnung and God für die Sonne. Turned into this unbelievable tyrant and was demanding silver and gold in tons, or he would turn the sun off. Und Gott würde dann tonnenweise Silber oder Gold verlangen, oder er würde eben die Sonne einstellen. It was this little meter for every time you breathed. Oder für jeden Atemzug, den du tust. You think, oh my gosh, what kind of a God do we serve? He's a tyrant. Du denkst dir, was für ein Gott wird da dienen? He created me to be a slave. What a monster! Er hat mich geschaffen, um ein Sklave zu sein. Was für ein Monster das wohl ist, wenn er exactly etwas verlängert. Okay, one more. It's a supernatural principle. Also nochmals, es ist ein übernatürliches Prinzip. And this we cannot underestimate. Und das können wir nicht unterschätzen. Everyone who understands this principle of tithing. Jeder, der dieses Prinzip des Gebens des Zehnten versteht. And next week we'll have testimonies in the service. Und nächste Woche wollen wir auch Zeugnisse hören im Gottesdienst. Of people who have put God to the test. Von Leuten, die Gott wirklich auf die Probe gestellt haben. Have watched what God did with the 90%. Und die auf das geachtet haben, was Gott mit den 90% Jesus gemacht said, hat. Jesus said in Revelation 3:8. In Offenbarung 3:8 sagt I will Jesus. Open doors. I can open doors that no man can shut. Ich kann die Türen öffnen, die keiner mehr schließen and kann. And the kind of doors that God can open for us. Und die Art von Türen, die Gott für uns öffnen kann. Are doors that no money can buy. Das sind Türen, die kann man mit Geld nicht kaufen. The advantages that God can work into our life. Die Vorteile, die Gott in unser Leben hineinbringen it's kann. It's supernatural. Das ist übernatürlich. It's not foreseeable. Und das ist auch nicht vorhersehbar. God loves to surprise us. Gott liebt es, uns zu überraschen. In Romans 11:33. In Römer 11, 33. His ways are past finding out. Heißt es, seine Wege sind unerforschbar. So even if you could sit down and say, I think I know how God's going to do it. Also selbst wenn du dich hinsetzen könntest und sagen könntest, nun, ich glaube, ich weiß, wie Gott das funktioniert. I got this rich uncle. Ich habe da diesen reichen Onkel. He's loaded. Ah, der ist gestopft. We just visit him and lead him to the Lord. Wir werden ihn einfach besuchen, dann werden wir ihn zum Herrn führen. And then we send out a missionary newsletter to him every month. Und dann werden wir ihm jedes Monat so einen Missionarsbrief it's schicken. For sure. Ganz sicher. God's gonna bless us. Ganz sicher wird Gott das segnen. He won't do it. Er wird es He's nicht tun. Do it in a way that you can't figure out. Er wird es auf eine Art und Weise tun, die man sich nicht vorstellen kann. And we all can testify of how supernatural God works. Und wir alle können Zeugnis davon geben, wie übernatürlich Gott wirkt. When we first moved here, Mary and I, als wir zum ersten Mal hierher kamen, God ich und Mary, we were living like from, you know, from day to day, week to week. Also wir haben wirklich gelebt von der Hand zum Mund und haben Tag für Tag. And we did not know that this electric bill comes at the end of the year. Ja, und wir haben auch nicht gewusst, dass am Jahresende diese Abrechnung des Stromes so kommt. It was like, I don't know why, it was like 14,000 shillings, you know. Und ich glaube, es waren so 14.000 Schilling. For some stupid reason, I don't know why. Irgendeinen ganz komischen, dummen Grund. Heating electric bill. Aber da kam ja diese Stromrechnung. And we did not calculate that. Und mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. And it was this huge mountain, like, wow. Das war so ein riesiger Berg für uns. I mean, we were eating, like I said, we were just eating the old fruit from Nashmore. I'd go and just buy the stuff that was like, they were giving on sale. Also wir sind zum Naschmarkt gegangen und haben dort das alte Obst gekauft, das sie schon abverkauft haben. It was still good, but I mean, it was like, I made my own pickles. I couldn't afford it to buy a jar of pickles. Das war schon noch gut, aber wir haben uns das nicht leisten können. It was the greatest experience of my life. I loved it. Aber es war wirklich die großartigste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe in meinem Leben. I learned so much. Und wenn ich da jetzt zurückblicke, dann denke ich mir, ich habe daraus so viel gelernt. And we were looking at this bill. Und wir haben auf diese Rechnung geblickt. And I just said to Mary, we just have to trust God. Und ich habe zu Mary gesagt, nun, wir müssen wohl Gott vertrauen. On the last day, und am letzten Tag, before we had to pay it, bevor wir es zahlen mussten, we were still short $100. Haben wir noch immer $100 zu wenig gehabt. And I said to Mary, just go to the post box and see what's there. Ich habe zu Mary gesagt, geh runter zum Briefkasten und schau mal, was da drin ist. And we looked and there were two envelopes. Und wir haben da hineingeblickt und da waren zwei two Briefe drin. From America. Zwei Briefe aus Amerika. We opened the first one, wir haben den ersten geöffnet. And there was a $50 check. Und da war ein Scheck drinnen, über $50. We slowly opened the second one. Wir haben dann langsam auch den zweiten Brief with a geöffnet. Big smile. Und haben schon ein breites 50, Grinsen gehabt. $50 bill. Und da lagen $50 God, drinnen. God paid the bill to the cent on the last day. Und Gott hat am letzten Tage Punkt für Punkt für jeden Cent diese Rechnung damals doing bezahlt. These kind of crazy things. Und solche verrückte Dinge sind just, ständig passiert. We just pictured him laughing in heaven like, und wir haben uns gedacht, wie Gott wohl im Himmel sitzt und drüber lacht. Wait till they go to the post box. Wie er darunter blickt und gerade sagt, ah, jetzt gehen Sie zum Briefkasten. You see, I can do it. Siehst du, ich kann es machen, ich kann euch versorgen. Now look at Deuteronomy chapter 2, verse 7. Nun schauen wir zum 5. Mose 2, now, this will Vers 7. Put a lot of us at rest. Und das wird uns aber sehr viel Ruhe und Frieden geben. Because we always think, well, maybe I'm not worthy, I'm not spiritual enough for this kind of stuff. Und viele von uns denken ja oft, na, vielleicht bin ich es nicht wert, vielleicht bin ich nicht geistlich genug. I always think that. Ich habe immer so gedacht. Until I read this verse. Bis ich diesen Vers da gelesen habe. These 40 years, the Lord your God, diese 40 Jahre has been with you. Ist Jahwe dein Gott mit dir gewesen. Not lacked a thing. Es hat dir an nichts gemangelt. Who's he speaking to? Zu wem spricht the er most da? Rebellious, er spricht zu dem rebellischsten, the most disobedient, und ungehorsamsten, unbelieving, ungläubigen, complaining, sich beklagendsten generation, Leuten, maybe in history, in der ganzen Geschichte. The children of Israel that came out of out of Egypt. Die Kinder Israels, die aus Ägypten herausgezogen And he kept them in the wilderness. Und er hat sie in der Wildnis but gehalten. They never lacked a thing. Aber es hat ihnen niemals an etwas gefehlt. So even in our worst times spiritually. Also auch in unseren schlimmsten Zeiten, nämlich where in geistlicher Hinsicht. Forget about God, I don't care, I'm doing my own thing. Wo wir sagen, ah, vergiss diesen Gott, ich mache meine eigene Sache jetzt. God's right there. Da steht Gott da. Because God is God. Weil Gott Gott ist. And God will be faithful to himself. Und Gott ist sich selbst gegenüber treu. And he will still take care of us. Und er wird sich noch immer um uns Even kümmern. In our worst, selbst in unseren schlimmsten Umständen. The only thing he will deny us is the promised land. Das Einzige, was uns vorenthalten wird, ist das verheißene he Land. He cannot trust us with an overflowing blessing. Er kann uns keinen übermäßigen Segen angedeihen lassen. But he will supernaturally still care for us. Aber auf übernatürliche Weise wird er so noch immer für uns if sorgen. This is running through your mind, also wenn ihr solche Gedanken habt, ask yourself, am I as bad as they were? Dann fragt euch einmal, bin ich so schlimm oder schrecklich, wie sie damals yeah, waren? Maybe. Ja, vielleicht. But even if you are, he'll still take care of you. Aber selbst wenn du es bist, er wird sich noch immer um dich kümmern. So we can get beyond that. Aber sollen wir einen Schritt darüber hinaus tun? Now let's look at Mark chapter 10. Schauen wir zu Markus 10. This is the words of Christ. Das sind nun die Worte von Christus. He says, if anyone leaves a father, mother, sister, brother for my sake and the kingdom's sake. Da heißt es, wenn irgendjemand seine Familie verlässt um meinetwillen, he will receive 100 times as much in the present age. Der wird das hundertfältig empfangen jetzt brothers, in dieser Zeit. Brothers, sisters, mothers. I mean, I have more mothers than I know what to do with. Also Brüder, Schwestern, Mütter. Ich habe mehr Mütter, als ich überhaupt weiß, was ich tun soll mit ihnen. More people praying for me and more brothers and sisters than I know what to do with. Ich habe mehr Brüder und Schwestern und Mütter, die für mich beten, als ich überhaupt weiß, mit ihnen etwas anzufangen. How many countries I can call tonight and go there tomorrow. Ich weiß gar nicht, wie viele Länder ich anrufen könnte heute Abend und könnte morgen dorthin fahren. And stay with somebody. Und könnte dort wohnen. And visit and have them bless me. Könnte sie und könnte von ihnen eingeladen werden und dort Segen erleben. This same blessing that God blessed Isaac with is still in the New Testament. Und derselbe Segen, mit dem Isaac von Gott gesegnet wurde, ist auch im Neuen Testament vorhanden. It's supernatural. Das ist übernatürlich. Now we gave six reasons why Christians don't tithe. Nun, wir haben sechs Gründe genannt, warum Christen nicht den Zehnten we'll geben. Just review them again. They say because the early church didn't tithe. Wir werden sie ganz kurz wiederholen. Zunächst sagen sie, nun, die Urgemeinde hat keinen Zehnten gegeben. Yeah, but the early church gave everything. Ja, aber die Urgemeinde hat alles gegeben. Acts 2:44, they gave everything. Apostelgeschichte 2:44, sie haben alles gegeben. I had somebody say, I give everything. Ich habe schon jemanden gehört, der sagte, ich gebe alles. Everything I have is the Lord's. Alles, was mir gehört, gehört dem Herrn. Right, that's of course, that's true. Ja, das stimmt. But you don't give anything. Aber du gibst nicht alles. You don't give anything. I mean, come on. Ich meine, do you know what the average tithe is in America? Wisst ihr, wie hoch das durchschnittliche Geben des Zehnten in Amerika ist? 2,6%. 2,6%. We'll just round it off to 2.5. Also 2,5% circa. There's a lot of people in America who believe in the principle and the power of tithing. Da gibt's eine Menge Leute in Amerika, die glauben an dieses Prinzip des Gebens des Zehnten. Do you know how many people it takes to bring that my tithe, my percentage down to 2.5? Wisst ihr, wie viele Leute es braucht, die mich dorthin bringen würden auf diese 2,5%? I wonder what the average is in our church. Ich frage mich, was bei uns in etwa die durchschnittliche Spende 3%? Ausmacht. 3%? If I'm tithing 10%, also wenn ich 10% gebe, it takes three people who give absolutely nothing to bring my tithe down to 2.5. Dann würden da drei Menschen notwendig sein, die überhaupt nichts geben, sodass wir dann auf diese 3% kommen. So oder 2,5%. 25% of our church is tithing. Also wenn 25% unserer Gemeinde den Zehnten geben, that means 250 people are giving zero. Würde das bedeuten, dass 250 Leute nichts geben? Zero. Null. Or this. Oder, if I'm tithing, also wenn ich den Zehnten gebe, it would take six people to give 1%. Dann würden sechs Leute notwendig sein, die 1% geben. To bring my tithe down to 2.5. dass eben meine Spende auf diese 2,5% käme. Seven of us were standing on the stage today. Das heißt, da gäbe es sieben, die da auf der Bühne stünden. I'm tithing. Ich gebe den Zehnten. Seven people are giving one euro for every hundred that they make. Und dann sind da sieben Leute, die geben einen Euro für jeden Hunderter, den sie verdienen. Or it would take 12 people. Oder es müssten schon 12 Leute sein. Who give 2%? Die 2% geben. So there's 13 of us standing up here. Das heißt, da würden 13 Leute stehen and hier. I'm tithing. Ich gebe den it Zehnten. Would take 12 people who give 2 euro out of 100 to honor the Lord to bring my tithe down to 2.5%. Und dann werden da 12 Leute, die würden 2 Euro geben von 100. Um eben meine Spende auf diese 2,5% zu senken. There are a lot of people, a lot of believers who believe in the principle of tithing. Es gibt viele Leute, viele gläubige Menschen, die an dieses Prinzip des Gebens des Zehnten glauben. So you can imagine how many people give almost nothing. Also könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie viele Menschen quasi überhaupt nichts geben. To bring the percentage so low. Um diesen Prozentsatz auf diese Marke zu bringen. Our church would never survive, would never be here today, if it was not for people who believed in tithing with all their heart. Also unsere Gemeinde hätte niemals überlebt und wäre heute nicht hier, wenn es nicht Menschen gäbe, die an dieses Prinzip des Gebens des Zehnten geglaubt hätten. We would not have survived the first 5-6 years. Wir hätten die ersten 5-6 Jahre gar nicht überlebt. The first 3 years we were here. Die ersten 3 Jahre, die wir Mary hier waren, and I were supported from a small group in Finland, wurden Mary und ich von einer ganz kleinen Gruppe in Finnland unterstützt. An anonymous group of people, eine Gruppe anonymer Menschen in Finnland. Sent us 6,000 shillings a month. Die haben uns 6,000 Schilling im Monat and geschickt. We lived on 6,000 shillings a month und wir haben von diesen 6,000 Schilling gelebt. For 3 years. 3 Jahre lang. And God provided everything. Und Gott hat wirklich für alles vorgesorgt. And after 3 years we got our first our first financial support from the church of 6,000 shillings for the both of us. Und nach den 3 Jahren haben wir dann die ersten finanziellen Unterstützungen von der Gemeinde erhalten, 6,000 Schilling für beide von uns. It was a wonderful time to learn to budget. Und es war eine wunderbare Zeit, um zu budgetieren zu lernen. We budgeted everything. Also wir haben wirklich alles da eingeteilt. But God always met our needs. Aber Gott ist wirklich immer da gewesen, wenn wir Not hatten. When people came to our house, we never held back. Und wenn Menschen zu uns nach Hause kamen, haben wir nie etwas zurückgehalten. And we tithed off that. Und von dem haben wir aber den Zehnten gegeben. We tithed 600 shillings. Wir haben diese 600 Schilling gegeben. To the church. An die Gemeinde. And we gave gifts. Und wir haben auch Geschenke ausgegeben. And God was always there. Und Gott war immer da. Someone gave me my first car. Jemand hat mir mein erstes Auto geschenkt. I went for dinner to someone's house. Ich bin zu jemandem nach Hause eingeladen gewesen zum Abendessen. Und ich habe gesagt, kann ich deinen Auto? No, they said, can I have your car key? Und dieser Mensch hat zu mir gesagt, kann ich deinen Autoschlüssel haben? I said, sure. Ich habe gesagt, ja, da hast du ihn. They took it and they put it in their pocket. Und dann hat er diesen Schlüssel genommen und hat ihn eingesteckt. You will never drive that car again. Und dann hat der Mensch gesagt, dieses Auto fahrst du nie and mehr they handed wieder. Me another key. Dann hat er mir einen anderen Autoschlüssel said, gegeben. This one now. Er hat gesagt, jetzt kannst du diesen that fahren. Seven times. Das ist siebenmal passiert. Seven times. Siebenmal. When Mary Murphy needed a car. Als die Mary Murphy ein Auto brauchte. The guy from the Indonesian embassy came. Da kam ein Mann von der indonesischen Botschaft. And he said, I want to give you my car. Und hat zu mir gesagt, ich möchte dir mein Auto schenken. He says, it's my tithe. Er hat gesagt, das ist das Geben meines Zehnten. Remember, the tithe is used for the workers of the ministry, for the work of the ministry. Bringen wir in Erinnerung, das Geben des Zehnten ist für die Arbeiter im Dienst gedacht. I said, I don't need a car. Ich habe gesagt, nun, ich brauche kein Auto. He says, we'll just sell it. Na, dann verkaufe es einfach, hat er gesagt. So I said, let me see it. Let me see the piece of junk. You know, I thought, und ich habe gesagt, na, lass mich das Auto mal anschauen. Ich habe gesagt, ich schaue mal diese alte Karre mal an. It's probably some old R4 or something, you know. Vielleicht ein alter R4 oder irgend sowas. I went out there, I almost fell over. Ich bin da hinausgegangen und ich bin fast umgekippt. And Mary Murphy said, pray for me because I need a car at the end of October. Und die Mary Murphy hat zu mir gesagt, bitte bete für mich, weil ich brauche ein Auto bis Ende Oktober. What are you praying for? I'm praying for a nice green car that's a diesel. Sie hat gesagt, ich bete für einen schönen neuen Wagen, einen grünen, und zwar einen Diesel. It's exactly what it was. War genau das Auto. And it was an Audi. Und es war ein Audi. And the guy said to me, you can't have it till the end of October. Und der Mann hat zu mir gesagt, nun bis Ende Oktober kannst du ihn nicht haben. Is God in heaven laughing or what? Ich meine, lacht Gott über uns im Himmel da oben? He's having such a good time. It's so accurate. Er amüsiert sich da oben. Ja, das ist wirklich so genau. So genau trifft das zu. Number two, ignorance of the blessing. Punkt zwei, wir ignorieren People den Segen. People have no idea what God wants to do. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, was Gott tun möchte. They don't know how far God wants to stretch the 90. Sie wissen gar nicht, wie sehr Gott diese 90% vermehren what möchte. He can do with it. Was er damit tun kann. They just see, oh my goodness, are you asking me to live on yet 10% less? Was, um Gottes Willen, ich soll mit 10% weniger jetzt auskommen? No. Nein. I'm asking you to honor the Lord and watch how God takes the 90 and multiplies it. Nein, ich bitte dich nur, dass du den Herrn ehrst und dann auf diese 90% blickst und schaust, wie Gott sie vermehren wird. Aber das liegt bei dir. It's between you and the Lord. Es ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Teaching what's in the Bible and so you don't get mad at me in heaven. Ich lehre ja nur das, was in der Bibel steht und dass du dich dann nicht aufregst darüber, wenn du im Himmel bist. Du hast mir das nie gesagt. I thought you'd get mad. Ich habe immer gedacht, du wirst dich zu sehr aufregen. You lived like that and you didn't tell me? Was, du hast nach diesem Prinzip gelebt und hast mir nie was you davon gesagt? Austrian. I didn't think you'd agree. Ich habe immer gedacht, du wirst das eh nicht mögen. Du wirst da nicht einverstanden sein damit. Next one. Next the point. Fear of going under. Diese Furcht, da unterzugehen. I mentioned last week, you know, if you're afraid of going under because your finances are so tight. Ich habe das letzte Woche erwähnt. Wenn du Sorge hast, dass du so wenig Geld hast, dass du da vielleicht untergehst jetzt, test God and put some, just put it on the side for now. Dann prüfe doch Gott und lege mal ein wenig etwas zur Seite. And see if God comes through. Und dann schau mal, ob Gott da nicht trotzdem hindurchdringt. And two people said to me, I don't agree with that. Und zwei Menschen haben zu mir gesagt, na, mit dem bin ich nicht einverstanden. Just trust God and watch him do it. Na, vertrau Gott und ja, vertrau, was er tut. I said, yeah, maybe you're right. I just Aber ich habe diesen Rat ja nur gegeben für Leute, die wirklich vielleicht Sorge haben und Angst haben. Just ask God if you can borrow it back. Ich meine, wenn Gott dann nicht zum Vorschein kommt in der Situation, dann kannst du ihn ja bitten, ob er dir es noch einmal zurückgeben kann. Okay, number four, impatience with God. Punkt 4, ungeduldig sein I started mit Gott. Doing it, but nothing's happening. Ich habe damit begonnen, aber es hat sich nichts ereignet. Then wait. Ja, dann warte doch. It's like putting seed in the ground. So ist es so wie der Just Samen, wait. Der ausgestreut wird. I want to eat all the seed. Aber ich möchte diesen ganzen Samen essen. No. Put some back in the ground. Na, Moment, streu noch Samen aus. But I'm so hungry. Aber ich habe solchen Hunger. No, you're so short-sighted. Nein, du bist nur so kurzsichtig. If you eat all the seed, wenn du diese ganzen Samenkörner you'll have isst, no harvest. Dann hast du ja keine Ernte zu erwarten. You have to take some of it and sow it and then wait for the harvest. Du musst einige dieser Samenkörner nehmen, ausstreuen und dann auf die Ernte warten. Number five. Punkt 5, keine Vision. Right? Your spiritual life is just like dead. Dein geistliches Leben ist einfach tot. You don't see what the church is doing. You don't have any. You're just not grasping what's happening. Du siehst nicht, was die Gemeinde macht. Du erfasst das einfach nicht, was geschieht. Number six. Punkt 6. Carelessness in budgeting. Eine Achtlosigkeit oder Sorglosigkeit in Bezug auf das Budgetieren. A huge difference between consumer debt and investment debt. Das ist ein Riesenunterschied in Bezug auf Schulden, die man macht, wenn man etwas konsumiert oder etwas investiert. Right? When you borrow money to make money. Wenn du Geld ausleihst, um Geld zu machen. Is a lot different than borrowing money to spend it. Das ist ein riesen Unterschied, als ob du eben Geld ausleihst und es dann ausgibst. We have to be so careful with the consumer debt. Also wir müssen so Acht geben in Bezug auf die Schulden, die wir machen im Konsumieren. The advertising system is there to get you into consumer debt. Dieses ganze Werbesystem existiert ja, damit wir in diese Schulden hineinkommen, in diese Konsumschulden. Okay, I want to go to Malachi and bring a couple principles out. Ich möchte jetzt noch in Malachi nachlesen, und zwar ein paar Prinzipien hier zum Starting in Malachi 1:1. Malachi 1:1. The oracle of the Lord Ausspruch des Wortes to Israel Jahres through Malachi. An Israel durch Malachi. Look at verse 2, how he starts out. Schaut mal im Vers 2, wie das dann Because beginnt. He's going to talk really strong about tithing. Weil da wird sehr klar gesprochen über das Prinzip des Gebens des Zehnten. And offerings. But look how he starts out. I have loved you, says the Lord. But you say, how have you loved us? Schaut mal, wie das beginnt. Da heißt es, ich habe euch geliebt, spricht Jahwe, aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? Was not Esau Jacob's brother? War nicht Esau der Bruder Jakobs? Declares the Lord, yet I have loved Jacob. Spricht Jahwe, und ich habe Jakob geliebt. How did God love Jacob? Wie hat Gott den Jakob geliebt? By blessing him. Indem er ihn gesegnet hat. By pouring out unto him. Indem er ihm ausgeteilt hat. When he was working for his uncle. Als er für seinen Onkel arbeitete. His uncle was cheating him. Und sein Onkel hat ihn betrogen. And God was blessing him. Und Gott hat ihn gesegnet. The uncle could not out-cheat God's blessing. Und der Onkel hat ihn gar nicht so viel betrügen können, dass nicht der Segen Gottes zum Vorschein gekommen wäre. And God makes reference back to Jacob. Und Gott hat sich da bezogen auf diesen Jakob. Now, let's go to verse 6. Schauen wir zum Vers 6. God says, if I'm a father, where's my honor? Gott sagt, wenn ich dein Vater bin, wo ist meine Ehre? If I'm a master, where's my respect? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Remember we talked about that comes from Proverbs 3, honor the Lord. Wir haben darüber gesprochen, erinnert euch, das kommt von den Sprüchen 3, ehret den Herrn. And from 1 Samuel 2, und vom 1. Samuel her, those 2, that honor me, I will honor. Die, die mich ehren, werde ich ehren. Now we go to chapter 3, verse 8. Nun gehen wir zu Kapitel 3, Vers 8. And this is just a very classic, very famous text. Das ist ein wirklich klassischer, ganz bekannter Text. Verse 8, will a man rob God? Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben? There are probably millions and millions of messages that have been entitled, will a man rob God? Da gibt es vielleicht möglicherweise schon Millionen von Botschaften, Predigten, die gehalten wurden mit dem Titel, darf ein Mensch Gott berauben? Yet you are robbing me. Dass ihr mich beraubet. But you say, how have we robbed you? Und ihr sprecht, worin haben wir dich beraubt? In tithes and offerings. In dem Zehnten und in dem Hebopfer. Remember when Israel crossed the Jordan and went into the Promised Land? Erinnert euch daran, als Israel den Jordanfluss überquerte und dann ins gelobte Remember Land einzog. Remember when God said, don't touch anything? Als Gott nothing. Sagte, greift nichts nothing. An. You take nothing from the city, nothing. Nehmt nichts von dieser Stadt, nichts. Why? Warum? It was the tithe. Weil das war der Zehnte. The first city belonged to God. Die erste Stadt, die gehörte dem Herrn. It was the tithe principle. Das war dieses Prinzip. Now, there's two things we see here, the tithes and the offerings. Nun, es gibt zwei Prinzipien, die wir hier sehen. Das Geben des Zehntens und das Hebopfer. The tithes, we'll see, were given for the work of the ministry. Der Zehnte wurde gegeben für diese Arbeit des Dienstes. They went into the storehouse, into the temple. Das ist in den Tempel eingegangen. It supported the work of the ministry of the Levites. Und hat diesen Dienst der Leviten im Tempel unterstützt. That was God's. Das gehörte Gott. Then there was the offering. Und dann gab es die Spende. This is beyond the tithe. Das ist über den Zehnten hinaus. Beyond. My wife and I have tithed ever since we've been married. Seit wir verheiratet sind, geben wir den Zehnten. We tithe today. Und wir geben das. On top of the tithe, aber zusätzlich zum Zehnten, we support a student. Unterstützen wir einen Studenten. We support a missionary. Unterstützen wir einen Missionar. And we support a child in Africa. Und wir unterstützen ein Kind in Afrika. Beyond the tithe. Über den Zehnten hinausgehend. And beyond that, we give special gifts. Und über das hinausgehend weiters geben wir auch besondere As God gives Geschenke. Increase. So wie Gott das zunehmen lässt. We look at each other. Wir schauen uns gegenseitig we hear an. About a need. Wir hören von einer Not. And I say, what do you think? Und ich sage dann, was denkst And du darüber? How many times it is the exact same number in our mind. Und wie oft geschah es schon, dass wir an genau dieselbe Summe dachten? Everything is established by two or three witnesses. Alles wird durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. I don't do anything with the finances that we do not agree on. Ich mache überhaupt nichts mit den Finanzen, wenn wir nicht darin übereinstimmen. And sometimes I'm thinking, wow, the budget's tight. Und manches Mal denke ich mir, oh, unser Budget ist jetzt unglaublich knapp schon. I would love to give that person some money. Ich würde diesem Menschen so gerne Geld schenken. I wonder what my wife will think. Und ich frage mich, was meine Frau da wohl denkt. And then I talk to her, und dann spreche ich mit ihr. And sometimes I can gauge what God's will is between our two convictions. Und manches Mal kann ich das abstimmen zwischen dem, was unsere beiden Überzeugungen sind und was Gott möchte, dass wir geben. I wonder if we could spare 100 Euro. Ich frage mich, ob wir 100 Euro geben könnten. Hon, what do you think? Liebling, was denkst denn du? I know everything's tight, but ich weiß, wir sind sehr knapp mit dem Geld. Somebody needs 100. Aber da braucht jemand 100 Euro. Give him two. Gib ihm zwei. Two? Zwei? Actually, that's what I thought first. 200? But I was kind of like das habe ich eigentlich zuerst hesitant gedacht. To ask. Two? You get two, I get two. Let's give him two. Also geben ihm zwei. This is beyond the tithe. Das ist also über den Zehnten hinausgehend. It's beyond the Africa kid. Und das geht noch zusätzlich beyond zu dem, was wir dem afrikanischen Kind geben. And also beyond the missionary. Und auch noch zusätzlich zu dem, was wir für den Studenten und den Missionar geben. Do you know why geben. We both understand? Und wisst ihr warum? That there's a supernatural economy working. Weil wir beide verstehen, dass es da eine übernatürliche Ökonomie gibt. God's die supernatural economy saved our building in 2008. Gottes übernatürliche Ökonomie hat uns dieses Gebäude in 2008 from gerettet. A new member of the church who believed in tithing. Und zwar aufgrund eines neuen Mitgliedes in der Gemeinde, der an dieses Prinzip des Zehntens glaubt. Talk to the person today and see how God more than blessed them for how they blessed us. Sprecht heute mit diesem Menschen und erkennt, wie sehr Gott diesen Menschen gesegnet hat, mehr als nur den gewöhnlichen Segen. Now let's Segen. Continue and then we'll start to close. Watch. Nun Where gehen wir weiter und dann okay. wollen wir abschließen. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Mit dem Fluche seid ihr verflucht und doch beraubet ihr mich, ihr, die ganze Nation. God doesn't curse us. He doesn't curse the church. Also Gott verflucht uns nicht, verflucht nicht die Gemeinde. Jesus has delivered us from the curse. Jesus hat uns von diesem Fluche befreit. But it's as if we were cursed sometimes. Aber es ist so, als ob wir verflucht wären. Look at the next verse. In Galatians 3. You foolish Galatians, who bewitched you? Schaut euch einmal den nächsten Vers im Galaterbrief an. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? There's no witch that put a spell on them like. Da ist keine Hexe, die irgendeinen Hexenspruch über diese Gemeinde ausgesprochen they didn't hat. Literally get a spell put on them, but it was like they were under a spell. Da gab es keinen Spruch, der über diese Gemeinde ausgesprochen wurde, aber es schien so. They were just stupid. He says, you're stupid. Die waren einfach dumm. What are you thinking? Er hat gesagt, ihr seid dumm, ihr seid närrisch. You start in grace and you go to the law. What are you thinking? Was denkt ihr denn? Ihr habt in der Gnade begonnen und jetzt wollt ihr wieder zum Gesetz zurück. Was and denkt ihr? And with believers is almost like as if we were under a curse, but we're not. Und mit den Gläubigen ist es oft ähnlich so. Es scheint so, als ob wir unter einem Fluch stünden. Filled with bitterness, we're filled with unbelief, we're filled with ourselves. Wir sind erfüllt von Bitterkeit, von Unglauben, mit uns selbst erfüllt. God looks down and thinks, what are you living in, child? Und Gott blickt auf uns hinunter und schaut und sagt, wo lebst du denn da jetzt, du Kind? Now look at the next verse. Bring verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse. Nun schauen wir auf den nächsten Vers, den Vers 10. Bringen den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. So that there may be food in my house. Auf dass Speise in meinem Hause sei. About 10 years ago my mother called me and she said, Robert, vor 10 Jahren circa hat mich meine Mutter angerufen und hat gesagt, Robert, ich habe eine gute Nachricht. I sold my stocks and I'm giving you the tithe. Ich habe meine Aktien verkauft und ich will dir den Zehnten davon geben. $2,000, isn't that great? $2,000, ist das nicht super? I said, it's your tithe. Und ich habe sie gefragt, yeah. Hast du den Zehnten gegeben? I said, then put it in the offering on Sunday in your church. Also ist das dein Zehnter, habe ich gefragt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und sie hat gesagt, ja. Und ich habe dann gesagt, dann gib diesen Zehnten in die Gemeinde. I don't want. Am Sonntag. That belongs to her church. Ich möchte dieses Geld nicht. Das gehört zu der Gemeinde, wo du bist. Her church storehouse. Das gehört in die Gemeinde, wo sie hingeht. To support the work of the ministry there. In das Vorratshaus dort, damit, give an offering, Mom, damit der Dienst dort stattfinden an kann. Extra 500 on top of that, I would gladly take also, that. Wenn du ein Opfer noch zusätzlich geben magst, noch $500 zusätzlich, dann wäre ich froh darüber, Mama. Bring the whole tithe into the storehouse and look at this and test me now in this. Test me. Also bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus und prüft mich dann. You have to be involved in this. You can't just do this religiously. Prüft mich doch dadurch. Da muss man sich wirklich einlassen darauf. Man kann das nicht nur in religiöser Hinsicht tun. Prove me, examine me. Also prüft mich doch. Look for me acting. Look for doors opening. Schaut einmal, wo ich dann handeln werde, wo die offenen Türen sind. Keep your eyes open. I'm gonna do something. Test me, watch me. Haltet doch die Augen offen und schaut einmal, wo ich etwas wirken werde. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Well, this is Old Testament. Nun, das ist Altes Testament. God doesn't do this in the New Testament. Im Neuen Testament macht Gott das nicht. I read in Hebrews 10, in Hebräer 10 lese that God has brought a better covenant. dass Jesus einen besseren Bund geschlossen hat. I read in 2 Corinthians 3, in 2. Korinther 3 lese ich, how the glory of the New Testament is so far greater than the Old Testament. Dass die Herrlichkeit des neuen Bundes um so viel größer ist als die im Alten Testament. Why would it not be at least this? Warum sollte das nicht zumindest so weit gehen? Zumindest. Test me, I'll open up the windows of heaven. So prüft mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun werde. This term came from 2 Kings chapter 7 verse 2. Dieser Begriff kommt vom 2. Könige 7:2. Elisha was in the city. Der Elisha war in der Stadt. The king of Aram came and surrounded the city. Der König von Aram kam und hat diese Stadt umzingelt. They were starving. They were not starving yet. They thought they were going to starve. Nun, sie dachten schon, sie würden verhungern. There were still mules' heads for sale and still stuff like that for sale. Es hat noch immer ein paar Maulesel gegeben, die konnte man noch verkaufen. But everybody thought, there's no way out of this. Alle haben eigentlich gedacht, sie werden da umkommen. So they started eating their babies while there was still food available. Und sie begannen sogar ihre Babys zu essen. And Elisha said to the king, Joram. Und Elisa hat gesagt zum König Joram. Tomorrow at this time. Morgen um diese Zeit. There's going to be so much food, you won't even know what to do with it. Wird so viel Nahrung geben, dass ihr nicht einmal wissen werdet, was ihr damit tun sollt. You'll be able to buy like 10 liters of the finest wheat for like a piece of silver, little piece. Ihr werdet das Beste kaufen können für ganz, ganz wenig. And the officer of the king said these words. Und einer der Offiziere des Königs hat Folgendes gesagt. I just put that in there. That couldn't happen even if God opened the windows of heaven. Das wäre selbst dann unmöglich, wenn der Herr die Fenster des Himmels öffnete. Unbelief. Unglaube. What is this? Tja, was soll denn das schon? There's probably somebody here today going. Vielleicht sitzt heute jemand da und denkt sich. I've been hearing that the whole time. Yeah, right. Look what Elisha's response was. Aber schaut mal, wie Elisa darauf reagiert. But Elisha replied, "You will see it happen with your own eyes." Elisa hat geantwortet, du wirst mit eigenen Augen sehen, wie es but geschieht. You will not be able to partake of it. Aber du wirst nichts davon essen. And it happened. Und es geschah. The Arameans heard this army coming. They just heard the sound of an army, and they all left in the night. Die Aramäer haben diesen Lärm gehört, wie von einer Armee, die da kommt, und sie sind alle geflohen, they nicht in der Nacht. All their provisions outside. Sie haben alle ihre Vorräte da draußen liegen miracle, gelassen. A supernatural miracle ein of God. Übernatürliches Wunder von Gott. And then this officer opened the gate. He says, "All right, there's food for everybody. Just wait. Just und calm down. Just wait." Dann ist dieser Offizier da hingegangen, hat die Tore geöffnet und hat gesagt, da gibt's Essen für alle. Gonna open the door. Wir müssen das Tür, die Tor just öffnen. Relax. Aber entspannt euch da hinten. And as he opened the door, the people just ran him right over and they killed him. Wie er dann die Türen öffnen hat lassen, sind die Menschen über ihn drüber getrampelt und haben ihn umgebracht. And he was dead. Just like Elisha said, you'll see it, but you won't partake of it. So wie es Elisa vorausgesagt hatte, du wirst das noch sehen, aber du wirst keinen Anteil daran I don't haben. Want to be like that person. Aber ich möchte nicht so wie dieser Offizier sein. Verse 11, I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your ground. Vers 11, und ich werde um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe. Nor will your vine in the field cast its grapes. Und der Weinstock auf dem Felde wird euch nicht mehr fehltragen. All kinds of application from here. Also man kann da alle möglichen Anwendungen nun ziehen. And the last verse for today. Und der letzte Vers für heute. All the nations will call you blessed. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen. Right back to the Abrahamic covenant. Da geht es geradewegs zurück zu dem Bund mit Abraham. I'm going to bless you. Ich werde dich segnen. I'm going to make your name great. Ich werde deinen Namen groß machen. And you are going to be a blessing. Und du wirst ein Segen sein. For God is the one who provides seed for the farmer. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut gibt. And then bread. Und Brot zu essen. Next verse. In the same way. Der nächste Vers, genauso. He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Just and look at these two translations. Schaut euch mal diese zwei Übersetzungen an. My translation is giving the means. Also bei meiner Übersetzung ist, sind die Vorräte im Vordergrund. And the German translation is giving the end. Und in der deutschen Übersetzung ist von der, vom Schluss die Rede. Put the two together, you have an incredible translation. Also das eine die Mittel und das andere ist das, was am Schluss kommt. He will provide and increase your resources. Also er wird viele Gelegenheiten geben und wird. And give you every kind of opportunity to give. Er wird viele Gelegenheiten geben und die Mittel dazu. It's unbelievable. This is what God wants to do. Und das ist doch unglaublich. Genau das möchte Gott tun. But we forget. We all forget. Aber wir vergessen das immer. We just get so busy in our life that we forget. Wir sind so geschäftig in unserem Leben, dass wir das vergessen. Und Gott erinnert uns immer daran. Sometimes we just tithe and that's all we do. We just tithe. Und manches Mal geben wir einfach den Zehnten und das ist aber alles, was wir tun. We forget the offerings and God says, "Where's the offering?" Wir vergessen die Spende. Wir vergessen sie und Gott fragt, was ist mit der Spende? Ich kann es nicht leisten. Really? I don't think you can afford not to. Ich glaube, du kannst es dir nicht leisten, nicht zu geben. But test me. Aber prüfe mich. Write these things down. Schreib doch das nieder. Take a piece of paper and say, this is what I gave. Let's see what God's going to do. Nimm ein Blatt Papier und schreibe auf, so viel habe ich gegeben, ich möchte jetzt sehen, was Gott daraus macht. Amen. And let the whole nation say, man, those people at Lebgasse? Und lass doch die ganze Nation sagen, ah, diese Leute da in der Lebgasse. In the midst of a recession? Mitten in einer Rezession, actually not really a recession, also nicht der wirkliche Rezession. There's a lot of talk in one way. Man spricht schon viel davon, aber God's blessing them all. Aber Gott segnet sie opening alle. Doors. Er öffnet Türen. Do you want to be those people? Wollt ihr nicht einer dieser We Menschen are those sein? People. Wir sind diese Menschen. Let's be all the more. Amen. Wir wollen es umso mehr sein. Let's pray. Amen. Bitten wir. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. You take care of us more than we would ever imagine. Du sorgst für uns, Herr, mehr als wir uns jeweils vorstellen können. And you've provided eternal life for us. Und du hast das ewige Leben für uns vorbereitet. It's all taken care of. Du kümmerst dich um alles. Our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. We have a purpose for living. Wir haben eine Zielorientierung für das Leben. Our home is in heaven. Und unser Zuhause ist im Himmel. We are blessed people. Wir sind gesegnete Menschen. Maybe you're here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute. And you've never received Christ in your life. Und du hast Christus noch nie in dein Leben aufgenommen. You've never received the gift of eternal life. Du hast noch niemals dieses Geschenk des ewigen Lebens erhalten. Jesus promises, whoever believes in me, Jesus verspricht, jeder, der an mich glaubt, has eternal life. Hat das ewige Leben. Would you like to make that decision this morning? Möchtest du diese Entscheidung jetzt heute Morgen treffen, as we all pray for you? Wenn wir alle für dich beten? God, forgive me and cleanse me. Gott, vergib mir, reinige mich. Of my sin. Reinige mich von der Sünde. My selfishness and von meiner Selbstsucht. Living my own life. Dass ich mein Leben ganz alleine für I mich want to lebe. Give you my heart. Ich möchte dir mein Herz übergeben. Cleanse me through Jesus. Reinige mich durch Jesus. Say these words, God, forgive me. Sag diese Worte. Gott, vergib mir. Say them quietly out loud. Sag sie ganz leise drinnen, aber ganz laut. God forgive me. Gott vergib mir. God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.